Nee, welches hast du da? In E. Ja gut, warte mal. Ich mach mit. Warte, lass uns mal anfangen. Wenn ich meinen Mikroständer finde. Ah, da ist einer.